Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Fridtjof Nansen, 1000 Tage im Eis. Ein Abenteuerfeature von Daniela Vakonik. März 1895. Der Morgen ist mit schönem Wetter und 32 Grad Kälte angebrochen. Endlich ist der Tag gekommen, der große Tag, an dem wir die Reise antreten werden. Bereits seit anderthalb Jahren treibt der Schoner Fram durch die Eiswüste des Nordpolarmeers. Festgefroren. Mit 13 Mann Besatzung. Die Fram ist auf einer Forschungsexpedition. Ihr Leiter, der 33-jährige Norweger Dr. Fridtjof Nansen, ist für seine waghalsigen Vorstöße ins Eis bekannt. Als er der Mannschaft jedoch seinen neuesten Plan mitteilt, sind die Gefühle gemischt. Denn dieser Plan ist alles andere als ungefährlich. Gemeinsam mit Frederik Hjalmar Johansen will Nansen das Schiff verlassen, um mit Hilfe von Skiern und Hundeschlitten als erster Mensch den Nordpol zu erreichen. Gegen Mittag wurde es ernst mit unserer Reise. Kanonendonner dröhnte über die öden Eisfelder hin und von der Fram wehte die norwegische Flagge. Ich wusste nur zu gut, dass es lange dauern würde, bis wir wieder unter einem behaglichen Dach schliefen und speisten. Dass aber so viel Zeit vergehen würde wie in Wirklichkeit, hat damals keiner von uns nur geahnt. Der Polarforscher und norwegische Nationalheld Fridtjof Nansen hat schon als Kind eine ausgeprägte Vorliebe für sportliche Höchstleistungen und Gewaltmärsche durch die Natur. Skilanglauf, Skisprung, Eisschnelllauf. In allen Sportarten gewinnt er einen Wettkampf nach dem anderen. Wozu seine Begeisterung für den Wintersport eines Tages nützlich sein würde, kann damals allerdings noch niemand ahnen. Geboren wird Fridtjof Nansen am 10. Oktober 1861 in einem Gutshaus unweit von Christiania, dem heutigen Oslo. Fridtjofs lebenslustige Mutter weckt in ihren Kindern das Interesse für Sport und Natur und sorgt dafür, dass sie die Schönheiten rund um das ländliche Gutshaus ausführlich erkunden. Als halbwüchsiger Bursche war ich wochenlang allein im Wald. Eine besondere Ausrüstung mochte ich nicht haben. Ich schlug mich mit einer Brotrinde durch und briet meinen Fisch in der glühenden Asche. Ich liebte es, wie ein Robinson Crusoe in der Wildnis zu Hause. Dass es mit dem unbeschwerten Aufenthalt in der Natur nicht überhand nimmt, dafür sorgt Fridtjofs Vater. Rechtsanwalt Baldur Nansen ist eher klein und schmächtig und zeigt nur wenig Interesse für sportliche Ertüchtigungen und Erkundungen der Natur. Er ist ein Schreibtischmensch, der seine Kinder anhält zu Pflichtbewusstsein, Genügsamkeit und zum Lernen. Letzteres tut Fridtjof mit Vorliebe in der gut bestückten Bibliothek des Hauses, in der auch das Buch eines seiner Vorfahren steht. Fridtjofs Ahne Hans Nansen war ein echter Abenteurer. Anfang des 17. Jahrhunderts, fast 250 Jahre vor Fridtjofs Geburt, war er bereits als 16-Jähriger zur See gefahren und hatte später Russland durchwandert. Wie jedes Kind wünscht sich Fridtjof natürlich, es seinem abenteuerlustigen Urahnen gleichzutun. Vorerst ist an so etwas jedoch nicht zu denken. Wie all seine Altersgenossen muss Fridtjof sich nach dem Abitur der Frage stellen, welchen Beruf er einmal ausüben will. Es zieht ihn zur See, also bewirbt er sich für die Laufbahn eines Marineoffiziers. Die Bewerbung zieht er jedoch schnell wieder zurück, weil er lieber erst eine wissenschaftliche Ausbildung machen und studieren will. Aber was soll er studieren? In der Schule waren seine Lieblingsfächer Mathematik, Physik und Chemie. Bei diesen Fächern ist jedoch eines klar: Das Berufsleben würde überall stattfinden, nur nicht in der Natur. Darum entscheidet Fridtjof sich schließlich für die Tierkunde und beginnt ein Studium der Zoologie. Das Fach interessiert ihn. Aber seinem Wunsch nach freier Natur und Abenteuer vermögen die Studienbücher nur wenig zu bieten. Begeistert greift er daher den Vorschlag auf, mit einem Robbenfängerschiff ins Eismeer zu fahren, um an Bord praktische Forschungsarbeit für sein Studienfach zu leisten. Mit dem Robbenfänger Viking sticht der 20-jährige Fridtjof Nansen am 11. März 1882 in See Richtung Nordpolarmeer. Dort sieht er zum ersten Mal eine Treibeisfläche. Welch ein Anblick! Blendend weiß, mit Neuschnee bedeckt, erstreckte sich die Eisfläche nach allen Seiten. Nicht ein einziger Fleck ringsum, nur weiß und weiß, sodass man die Augen fast nicht offen halten konnte und nur mit einem schmalen Spalt zwischen den Lidern zu öffnen vermochte. Und über allem ein klarer Winterhimmel, hell und blau. Als er aus der Ferne die raue Ostküste Grönlands erblickt, ist es um ihn geschehen. Nun ist endgültig der Abenteurer und Forscher in ihm geweckt. Wie mag es im Inneren dieses Eislandes aussehen? Kein Mensch weiß das bisher. Denn noch niemandem ist es gelungen, das Land zu durchqueren. Überhaupt weiß man in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch äußerst wenig über die eisigen Regionen im hohen Norden. Den Nordpol hat noch kein Mensch erreicht, nicht einmal annähernd. Niemand weiß, ob es dort festes Land gibt oder ob die Nordpolarregion nur aus Schnee und Eis besteht. Der Reiz des Ungewissen im hohen Norden übt in jenen Tagen eine unwiderstehliche Anziehung auf junge Männer wie Nansen aus. Spätestens seit 1878 liegt das Nordmeerfieber in der Luft. In diesem Jahr, 4 Jahre vor Nansens Fahrt mit der Viking, bricht der Schwede Adolf Erik Nordenskjöld mit seinem Schiff Vega auf, um einen uralten Traum der Seefahrer zu verwirklichen. Er will als erster Mensch die Nordostpassage durchqueren. Den Seeweg quer über das Nordpolarmeer von der Nordküste Europas bis zur Beringstraße, die das Festland Asiens und Nordamerikas voneinander trennt. Zunächst scheint seine Reise entlang der Küste Sibiriens gut zu verlaufen. Aber dann verliert sich plötzlich seine Spur. Die Welt hält den Atem an. Ist Nordenskjölds Expedition von den Kräften der Natur besiegt worden? Auf der anderen Seite des Erdballs wittert der Verleger des New York Herald, James Gordon Bennett Jr., eine tolle Story. Wenige Jahre zuvor hatte er einen Reporter in den afrikanischen Dschungel geschickt, um nach dem verschollenen englischen Forscher David Livingstone zu suchen. Die Auflage seiner Zeitung war durch diese Geschichte sprunghaft in die Höhe gestiegen. Diese Auflagensteigerung will Bennett nun mit der Suche nach der Nordenskjöld-Expedition wiederholen. 1879 rüstet er ein Schiff aus, die Jeannette, und schickt sie ins Nordpolarmeer, um nach der Vega zu suchen. Die großartige Rettungsaktion erweist sich als Reinfall. Es stellt sich heraus, dass die Vega gar nicht verschollen ist, sondern längst auf dem Weg in die Heimat. Dafür wird die Rettungsaktion der Jeannette ihr zum Verhängnis. Am 12. Juni 1881 wird sie nördlich der neusibirischen Inseln vom Eis zerdrückt und sinkt. Nordenskjölds Erfolg und der Untergang der Jeannette heizen das Nordmeerfieber weiter an. Das Nordpolarmeer hat jungen, abenteuerlustigen Männern einiges zu bieten. Hier geht es um die Erforschung noch vollkommen unbekannter Gebiete, um Leben oder Tod. Hier kann man seinen Namen in die Geschichte einschreiben oder ihn für immer aus der Geschichte löschen. Der 20-jährige Fridtjof Nansen ist fest entschlossen, seinen Namen in den Geschichtsbüchern zu verewigen. Aber zunächst wartet die Pflicht. Nach der Rückkehr von seiner Reise mit der Viking Anfang August 1882 setzt er sein Studium fort und tritt zugleich eine Stelle als Konservator in der zoologischen Abteilung des Naturwissenschaftlichen Museums in Bergen an. Nansen taucht tief in das Studium ein und ist mit Leib und Seele Wissenschaftler. Nur der eintönige Arbeitsalltag macht ihm zu schaffen. Ein Tag geht dahin wie der andere. Vormittags im Museum, dann heim zum Mittagessen, pünktlich 1.30 Uhr. Auch nachmittags gehe ich regelmäßig ins Museum und sitze dort bis um 8. Dann essen wir zu Abend und nach Tisch wird gelesen. So sehr Nansen die Wissenschaft fasziniert, so sicher weiß er auch, dass ein Leben im Museum auf Dauer nichts für ihn ist. Während seines Studiums schmiedet er daher einen verwegenen Plan. Er will auf Skiern Grönland durchqueren. Die Fachwelt hält diesen Plan für selbstmörderisch. Schon früher hatte es Expeditionen gegeben, um das Innere Grönlands zu erkunden. Sie alle waren jedoch nie weiter als 150 Kilometer ins Landesinnere vorgedrungen, ehe sie von Eis und Kälte zur Rückkehr gezwungen wurden. Aber Nansen lässt sich nicht beirren. Jahrelang bereitet er unermüdlich seine Expedition vor, wählt eine Mannschaft aus, betreibt zielstrebig körperliche Ertüchtigung und übernachtet im Schnee, um die Qualität von Kleidung und Schlafsäcken zu überprüfen. Natürlich geht das alles ein wenig zu Lasten seiner Studien. Lieber ein schlechtes Doktorexamen als eine schlechte Ausrüstung. Am 28. April 1888 verteidigt Nansen seine Dissertation über das Nervensystem von Seescheiden und nordatlantischen Schleimaalen und beendet so erfolgreich sein Studium. Bereits 4 Tage später, am 2. Mai, begibt sich der frischgebackene Dr. Nansen auf die lange vorbereitete Reise Richtung Grönland. In diese Reise hat er seine gesamten Ersparnisse investiert. Allerdings laufen die Dinge nicht ganz so, wie Nansen es sich ausgemalt hat. Statt der geplanten 20 bis 30 Kilometer pro Tag kommen sie höchstens 3 voran. Trotzdem gelingt die Durchquerung Grönlands und alle Teilnehmer der Expedition überleben. Sie überwintern in einem Eskimo-Dorf, studieren die Lebensweise und Sprache der grönländischen Ureinwohner und fahren im April des nächsten Jahres mit dem ersten Schiff, das an der Küste landet, zurück nach Skandinavien. Der Jubel ist überwältigend. Über Nacht ist der noch vor wenigen Monaten verlachte Nansen zum Helden geworden, um den sich wissenschaftliche Gesellschaften und die internationale Presse geradezu reißen. Nachdem der größte Siegestaumel abgeklungen ist, heiratet der inzwischen fast 28-jährige Fridtjof Nansen im September 1889 die 3 Jahre ältere Eva Saars. Nansen hat die selbstbewusste Eva bereits vor seiner Grönlandfahrt kennengelernt. Wie es sich für einen echten Polarforscher gehört, mitten im Schnee. Bei einer seiner ausgedehnten Trainings-Skitouren im Februar 1888 hatte Nansen Eva entdeckt, als sie am Wegesrand strampelnd im Schnee feststeckte. Er hatte sie befreit und war gemeinsam mit ihr auf Skiern zurück nach Christiania gefahren. Zu jener Zeit ist es keineswegs selbstverständlich, dass auch Frauen Skisport betreiben, denn das hält man Ende des 19. Jahrhunderts für ziemlich unmoralisch. Die selbstbewusste Eva interessiert das jedoch wenig. Will denn jemand im Ernst behaupten, dass die Moral der Damen leidet, wenn sie womöglich gar in Gegenwart von Herren auf die Bretter steigen? Nach der Hochzeit ziehen Eva und Fridtjof Nansen in ein Haus am Fjord in der Nähe von Lesaka, nur wenige Kilometer westlich von Christiania. Neben seinen Vortragsreisen durch Europa hat Nansen eine Stelle als Konservator am Zoologischen Museum der Universität Christiania angenommen, während Eva, eine gefeierte Sängerin, Gesangsunterricht gibt. Alles sieht so aus, als würde sich Nansen nun für ein behagliches Leben am heimischen Herd einrichten. Aber er denkt nicht im Traum daran, den Rest seiner Jahre vom Ruhm der Grönlandfahrt zu leben. Ganz im Gegenteil. Bereits seit geraumer Zeit plant er eine noch größere Ruhmestat. Und das hat einen Grund. 1884, 3 Jahre nach dem Untergang der Jeannette nördlich der neusibirischen Inseln, waren an der Küste Grönlands Wrackteile des verunglückten Schiffs angespült worden. Eine Tatsache, die in der Welt der Wissenschaft große Verwunderung ausgelöst hatte. Schließlich war das Schiff im gegenüberliegenden Teil des Nordpolarmeers, jenseits des Nordpols, untergegangen. Wie waren die Trümmer also nach Grönland gekommen? Nansen hat dazu eine erstaunliche Theorie entwickelt. Ich bin davon überzeugt, dass von Alaska her über das sibirische Eismeer eine Strömung in Richtung der grönländischen Küste existiert. Ich glaube ferner, dass diese Strömung direkt über den Nordpol führt. Oder doch wenigstens sehr nah an demselben vorüber. Und Nansen geht noch einen Schritt weiter. Er will die Richtigkeit seiner Theorie überprüfen, und zwar höchstpersönlich mit einer gewagten Expedition ins Nordpolarmeer. An demselben Ort, nördlich der neusibirischen Inseln, an dem die Jeanette untergegangen ist, will Nansen sich mit einem Schiff im Eis einfrieren lassen und sich von der Strömung treiben lassen. Mein Plan unterscheidet sich grundsätzlich vom Vorgehen anderer Expeditionen in die eisigen Regionen des Nordens. Bisher wurden alle Versuche, den Nordpol zu erreichen, im Kampf gegen die Widrigkeiten der Natur unternommen. Ich dagegen glaube, dass es eine Möglichkeit gibt, den Nordpol zu erreichen, indem man gewisse natürliche Gegebenheiten des Eismeers nutzt, die alle früheren Forscher ignoriert haben. Das eingefrorene Schiff müsste, so Nansens Theorie, auf demselben Weg wie die Trümmer der Jeanette Richtung Grönland gespült werden. Nur wie lange wird diese Reise ins Ungewisse dauern? Ich werde die Expedition mit Proviant für 5 Jahre ausrüsten. Vielleicht sind wir nur 2 Jahre unterwegs. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir spätestens innerhalb von 5 Jahren zurückkehren werden. Ein Schiff freiwillig im Eis einfrieren lassen? Das erscheint vielen als purer Wahnsinn. Schließlich sind es die Eispressungen, die die größte Gefahr für Schiffe im Nordpolarmeer darstellen. Durch Strömung und Wind gegeneinander drückende Treibeisschollen türmen sich mitunter meterhoch auf und zermalmen alles, was ihnen in den Weg kommt. Sie drücken gegen den Rumpf eines Schiffs, bis das Holz dem Druck nicht mehr standhält und zerbirst. Aber auch zu diesem Problem hat sich Nansen Gedanken gemacht. Ich beabsichtige, ein Schiff bauen zu lassen, so klein und so stark wie möglich. Es soll eine Maschine haben, aber außerdem soll das Schiff auch volle Segeltakelung besitzen. Das Wichtigste bei diesem Fahrzeug ist, dass es nach einem Prinzip gebaut wird, wonach es den Druck des Eises aushalten kann. Es muss so schräge Seiten erhalten, dass das Eis bei seinen Pressungen keinen festen Halt gewinnen kann. Das Eis soll es stattdessen in die Höhe heben. Dem Bau dieses Schiffes und der Vorbereitung der Nordpol-Expedition gilt in den kommenden Jahren Nansens volle Aufmerksamkeit. Er studiert eingehend die Erfahrungen und Ergebnisse bisheriger Polarexpeditionen, tüftelt mit dem Schiffsbaumeister Colin Archer über den Konstruktionsplänen des Expeditionsschiffs, testet mögliche Ausrüstungsgegenstände auf ihre Tauglichkeit und prüft selbst Nahrhaftigkeit und Geschmack der Verpflegung, bei der er sich von einem Ernährungswissenschaftler beraten lässt. Aber das Leben eines Abenteurers besteht nicht nur aus Abenteuern. Der Bau eines Schiffs und das Ausrüsten einer Expedition sind eine teure Angelegenheit. So verbringt Nansen auch viel Zeit damit, Geld für seine Pläne zu sammeln, bei der norwegischen Regierung und mit Vorträgen im ganzen Land. Im Herbst 1892 ist das Schiff endlich fertig. Es erhält den Namen Fram, vorwärts. Niemand ahnt, dass dieser Name einmal Weltruhm erlangen würde. Für den kommenden Sommer ist die Abreise geplant und bis dahin ist noch einiges zu erledigen. Nansen weiß, dass für das Gelingen der Expedition nicht nur das Schiff und die Ausrüstung von entscheidender Bedeutung sind. Mindestens ebenso wichtig ist die Auswahl der Mannschaft. Nach allerhand Prüfungen und ärztlichen Untersuchungen stehen schließlich 12 Männer zwischen 25 und 40 Jahren fest, die Fridtjof Nansen auf seiner wagemutigen Reise mit der Fram begleiten sollen. Als Kapitän der Fram wird der erfahrene Marineoffizier Otto Sverdrup ausgewählt, der einer von Nansens Mitstreitern bei der Durchquerung Grönlands gewesen ist. Otto Sverdrup steht im Ruf, der schweigsamste Mann von ganz Norwegen zu sein. Es ist lediglich eine Angewohnheit von mir, keine Unterhaltung zu schätzen, während ich mit einer Arbeit beschäftigt bin. Am 24. Juni 1893 ist es schließlich soweit. Nun heißt es Abschied nehmen. Die Tür schloss sich hinter mir. Zum letzten Mal ging ich vom Haus durch den Garten nach dem Strand hinab, wo an der Bucht das kleine Motorboot der Fram wartete. Hinter mir lag alles, was ich im Leben lieb hatte. Was lag vor mir? Und wie viele Jahre mochten vergehen, ehe ich das alles wiedersah? Eva Nansen hat es vorgezogen, sich mit der wenige Monate alten Tochter Liv im Haus von ihrem Mann zu verabschieden. Ihr Mann bricht auf zu einer Reise ins Unbekannte. Jahrelang wird sie nun keine Nachricht mehr von ihm erhalten. Vielleicht ist es sogar ein Abschied für immer. Im unbarmherzigen Eis des kalten Nordens haben schon viele Abenteurer ihr Leben gelassen. Aber diese Gefahr hält weder Nansen noch seine Mannschaft davon ab, die Expedition anzutreten. Unter dem Jubel der norwegischen Bevölkerung sticht die Fram in See. Der Kurs wird auf Nordost gesetzt. Das Schiff folgt zunächst exakt der Route, die Nordenskjöld auf seiner berühmten Expedition von 1878 genommen hat. Dicht entlang der Küste passieren sie die Karasee und schließlich das Mündungsdelta der Lena. Dort weichen sie ab von der Nordenskjöld-Route und richten, wie geplant, ihren Kurs Richtung Norden, mitten hinein in den Treibeisgürtel der Arktis. Ende September mehren sich schließlich die Treibeisschollen im Meer und langsam, aber sicher, wird die Fram vom Packeis umschlossen. Wir saßen gerade müßig und plauderten. Da entstand plötzlich ein betäubendes Getöse und das ganze Schiff erzitterte. Es war die erste Eispressung. Es sah wirklich so aus, als ob wir jetzt endgültig eingefroren waren. Und ich erwartete nicht, dass die Fram eher aus dem Eis wieder herauskam, als bis wir auf der anderen Seite des Pols waren. Langsam beginnt für die Mannschaft der Fram der erste lange Winter. Ein dunkler Winter. Denn ebenso wie die Sonne in den Gebieten rund um den Nordpol im Frühjahr und Sommer nie untergeht, geht sie dort im Herbst und Winter nie auf. Es herrscht Polarnacht. Die Männer vertreiben sich die Zeit mit wissenschaftlichen Messungen, bestimmen Temperatur, Wind- und Strömungsverhältnisse sowie Salzgehalt und Tiefe des Wassers. Dabei machen sie eine erstaunliche Entdeckung. Bisher war man von flachem Wasser oder sogar Land unter dem Eis der Nordpolarregion ausgegangen. Die Mannschaft der Fram findet jedoch heraus, dass das Wasser hier sehr tief ist. Viele Jahre später wird man feststellen, dass sich unter dem Eis der Arktis überhaupt kein Land, dafür aber mehrere Tiefseebecken mit einer Tiefe von über 5000 Metern befinden. Zu Ehren ihrer Entdecker trägt eines von ihnen noch heute den Namen Frambecken. Neben der Arbeit macht man bei Temperaturen um minus 40 Grad Celsius Ausflüge mit dem Hundeschlitten und lässt es sich an Bord gut gehen. Man isst und trinkt kräftig, vertreibt sich mit Geselligkeit die Zeit, spielt gemeinsam Karten, Schach oder Halma oder liest ein Buch aus der gut ausgestatteten Bibliothek der Fram. 25. Dezember 1893. Zu Hause werden Sie jetzt viel an uns denken und uns wegen der Entbehrungen, die wir in dieser kalten, trostlosen Eisregion zu ertragen haben, viele mitleidige Seufzer weinen. Ich fürchte aber, Ihr Mitgefühl würde abkühlen, wenn Sie uns sehen, unsere Fröhlichkeit hören und Zeuge unserer Behaglichkeit sein können. Langsam jedoch beginnt sich die Stimmung zu trüben, denn die Fram driftet nicht so eindeutig nordwärts, wie Nansen es gehofft hatte. Vielmehr beschreibt sie einen merkwürdigen Zickzackkurs, treibt nach Norden, dann nach Westen und dann wieder nach Süden. Die Mannschaft fiebert jeder neuen Positionsbestimmung entgegen und bricht in Jubel aus, wenn sich das Schiff nördlicher befindet als zuvor, und ist fürchterlich enttäuscht, wenn es von Wind und Strömung in eine andere Richtung abgetrieben wurde. Besonders Nansen ist betrübt. Seine Stimmung lässt sich nicht einmal durch die wiederkehrende Frühlingssonne aufheitern. Er will die Drift im Sommer abwarten. Wenn das Eis durch die höheren Temperaturen lockerer ist, wird der Weg nach Norden vielleicht deutlicher vorangehen, so glaubt er. Aber auch der Sommer bringt sie nicht so schnell und so weit nach Norden, wie Nansen es gehofft hatte. Langsam wird ihm klar, dass die Fram den Nordpol niemals erreichen wird. Er hat zwar nicht Unrecht mit der von ihm vorhergesagten nördlichen Strömung, jedoch ist es keine Strömung, die direkt über den Nordpol Richtung Atlantik bis zur Küste Grönlands führt. Vielmehr scheint es sich um eine Strömung zu handeln, die um den Nordpol herumführt. Nansen schmiedet daher im Geheimen einen Plan. Wenn die Fram nicht bis zum Nordpol vordringen kann, dann will er es selbst wagen. Zu Fuß. Zusammen mit einem Mannschaftskameraden, geeigneter Ausrüstung und ausreichendem Proviant auf Hundeschlitten. Nach langem Überlegen fällt die Wahl schließlich auf Frederik Hjalmar Johansen, einen der besten Turner und Skisportler seiner Zeit. Johansen hatte seinen sicheren Posten bei der Armee aufgegeben, um als Heizer Mitglied der Fram-Expedition zu werden. 19. November 1894. Heute fragte mich Nansen, ob ich bereit wäre, ihn auf eine Expedition nach dem Nordpole zu begleiten. Nansen betonte den Ernst dieses Unternehmens. Das Risiko sei für uns beide gleich groß. Ich antwortete, dass ich keiner Bedenkzeit bedürfe und zum Mitkommen bereit sei. Ich werde mein Bestes tun, damit wir ein glückliches Resultat erzielen. Sollte es anders gehen, so sterben wir wenigstens keines schimpflichen Todes. Mit der ihm eigenen Sorgfalt bereitet Nansen nun während des zweiten Winters im Eis seine Nordpol-Expedition vor. Aufbrechen will er, sobald die Polarnacht wieder durch ein wenig Dämmerlicht aufgehellt wird. Nach zwei gescheiterten Aufbrüchen verlassen Nansen und Johansen die Fram schließlich am 14. März 1895, um sich über das Packeis der Arktis ihren Weg Richtung Nordpol zu bahnen. Auf ihren Schlitten sind Kajaks verteut, falls sie auf offenes Wasser treffen. Darin Proviant und Ausrüstung für mehrere Wochen. Mit 3 Schlitten und 28 Schlittenhunden treten sie ihre Reise an. Das Schicksal der Hunde ist allerdings kein schönes. Sie werden als lebendige Fleischkonserve mitgeführt. Wenn das Hundefutter ausgeht, werden die schwächeren Tiere getötet und an die stärkeren verfüttert. Noch ein Händedruck den Kameraden. Und ohne viele Worte ging es hinaus in die Einsamkeit. Hundertzwölf Jahre später, im Jahr 2007, wagen sich zwei andere Männer in die Einsamkeit der Arktis, um im ewigen Eis auf den Spuren von Nansen und Johansen zu wandeln. Der Norweger Birger Ausland und der Schweizer Thomas Ulrich. Die beiden Abenteurer haben sich einige Jahre zuvor kennen und schätzen gelernt. Während Ausland damals bereits eine Menge Polarexpeditionen absolviert hatte, war das Spezialgebiet des Schweizers Ulrich bislang eher das Bergsteigen gewesen. 2004 half ich ihm, eine Gruppe Nordpoltouristen die letzten 120 Kilometer zum Nordpol zu führen. Und dann war ich das erste Mal in diesem arktischen Packeis unterwegs. Und das war ein spezieller Moment sicher. Also was ich dort das erste Mal wirklich verspürte, ist auch diese Freiheit, die das Eis ausstrahlt. Also diese unendliche Weite, und vielfach haben die Leute auch das Gefühl, das arktische Eis, das sei doch ganz langweilig und monoton, aber das stimmt eigentlich überhaupt nicht. Also durch das, dass dieser Eispanzer aufgebrochen ist, mit Rinnen durchsetzt, Wasser, das man sieht, Eishügel, die man überqueren muss, hat es eigentlich eine tägliche Abwechslung. Also man ist eigentlich nie in der gleichen Landschaft unterwegs. Und zwischendurch habe ich auch auf meinen Expeditionen dort draußen Momente erlebt, wo ich das Gefühl gehabt habe, jetzt bin ich auf dem Mond unterwegs. Vom Mond ist Thomas Ulrich inzwischen wieder einmal zurückgekehrt in sein Büro in Interlaken. Inmitten der wunderschönen Berge des Berner Oberlands betreibt der Schweizer eine Fotoagentur. Über sie vertreibt er die spektakulären Naturfotos, die er während seiner Expeditionen aufnimmt. Ulrich ist eigentlich gelernter Zimmermann. Aber schon früh merkt er, dass ihn das Abenteuer wesentlich mehr reizt als ein ruhiger und sicherer Job. Er arbeitet als Bergführer, Helikopterflughelfer und Gleitschirmpilot, bis es ihm schließlich gelingt, als Abenteurer seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Der Ursprung des Abenteuers, glaube ich, steckt eigentlich schon immer in mir. Also schon als kleiner Junge war ich immer derjenige, der am höchsten in den Bäumen war. Ich habe mir im Wald Lager und Hütten gebaut und dieses Abenteuerleben, das hat mich eigentlich immer schon fasziniert. Und dann bin ich eigentlich natürlich prädestiniert durch den Ort, wo ich aufgewachsen bin. Interlaken liegt mitten im Zentrum der Schweizer Alpen und dadurch kam ich natürlich mit Bergsteigen in Kontakt. Und Bergsteigen war über viele Jahre hinweg eigentlich ein zentrales Thema für mich, Bergsteigen, Klettern. Aber ich bin auch ein Mensch, der immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen ist und ich habe dann so erste Bücher von arktischen, antarktischen Expeditionen gelesen. Scott, Amundsen, Nansen, all diese Geschichten, die waren mir natürlich sehr geläufig und für mich war das eigentlich eine ganz normale Entwicklung, dass ich nach den Bergen auch mal in der Arktis oder Antarktis landen werde. Seine Abenteuer begleiten Ulrich auch im Alltag. In einem Lagerraum neben dem Büro bewahrt er alle Ausrüstungsgegenstände seiner Expeditionen auf. Jacken und Schlafsäcke für verschiedene Witterungszonen, Skier, Kocher, Kajaks und vieles mehr. An den Wänden des Büros hängen Karten von Arktis und Antarktis. An den Schränken kleben die besten Fotos der eindrucksvollsten Reisen. Und in den Regalen macht sich Abenteuerliteratur den Platz streitig mit Fundstücken von Ulrichs Expeditionen. Riesige Wirbel von Walfischen, Walrossschädel sowie allerhand andere tierische Knochen. Umgeben von diesen Erinnerungsstücken berichtet der Mitvierziger mit strahlenden Augen von den Schönheiten der Arktis. Die Faszination vom arktischen Eis ist, dass sie sich ständig abwechselt. Also manchmal ist man in Landschaften unterwegs, die wirklich mehrjährig sind, also drei-, vierjähriges Eis, das immer dort am Treiben ist. Und man hat junges Eis, junges Meereis, einjähriges Eis, das ist so 70 bis 80 Zentimeter dick. Und das ist eigentlich relativ kompakt, weil in einem Jahr konnte diese treibende Eisfläche dieses Eis noch nicht so stark zerstören. Also es hat nicht so viele Presseishügel, das sind diese aufgebrochenen, aufgeschobenen Hügel, die manchmal bis zu 7-8 Meter hoch sein können, wo dann natürlich riesige Eisbrocken ineinander verkeilt sind und da gibt es manchmal so richtige Labyrinthe, wo man da stundenlang sich den einfachsten Weg durch dieses Gelände suchen muss. Und dann kommt kompaktes Eis. Und dieses Eis ist auch speziell, wir nennen das immer Trampolineis, weil Salzwassereis ist eigentlich ein poröses Eis. Es ist nicht wie Süßwassereis, das eigentlich sehr schnell bricht. Und daher kann man eigentlich Salzwassereis viel schneller überqueren als Süßwassereis. Aber wenn man da drüber marschiert, bewegt sich das. Das ist wie so eine Decke, eine Plane, die über Wasser gespannt ist. Und darüber marschiert man dann. Es ist immer ein mulmiges Gefühl natürlich auch. Vielfach ziehen wir auch unseren Schwimmanzug an und robben dann über dieses Eis, weil die Gefahr da ist, dass man einbricht. Und das ist sicher das Gefährlichste, was überhaupt passieren kann dort draußen. Während der Arktis-Expedition 2007 auf den Spuren von Nansen und Johansen ist es genau das, was Ulrichs Reisegefährten Börge Ausland passiert. Auf zu dünnem Eis bricht er ohne wasserdichten Schwimmanzug ein. Ulrich kann ihm gerade noch sein Kajak hinschieben, an dem sich der Norweger aus dem Eiswasser zieht. Sofort das Camp aufbauen, weil es war rund 30 minus und er war klitschnass bis zur Brust hoch und hat das Camp aufgebaut, den Koch reingeschaltet im Zelt. Er ging rein, hat sich ausgezogen, ging sofort in den Schlafsack, hat mir all diese nassen Kleider wieder rausgeschmissen und ich habe die dann im frischen Schnee, habe ich dann die wie gewaschen, weil der Schnee, der nimmt eigentlich die Feuchtigkeit von der Ausrüstung weg und haben die dann alle aufgehängt auf Skistöcken, Skiern und durch die Nacht sind dann diese Kleider eigentlich wieder einigermaßen getrocknet. Die Schuhe waren das Schwierigste. Da haben wir sicher fast die halbe Nacht damit verbracht, die über dem Kocher wieder einigermaßen trocken zu kriegen. Ja. In der eisigen Kälte bleibt nicht viel Zeit, um den Schock des Eiseinbruchs zu verwinden. Mit halbwegs getrockneter Kleidung geht es am nächsten Tag weiter durch die Schönheit der Arktis, die dem Reisenden allerdings manchmal auch ein weniger idyllisches Bild bieten kann. Auf dem arktischen Eis gibt es dann dieses bekannte Whiteout-Phänomen, wenn es dann wirklich nur noch neblig ist und man ja auf diesem weißen Eis unterwegs ist, ist plötzlich alles nur noch so eine Suppe und man marschiert und plötzlich stolpert man in eine Schneeverwehung, die man einfach schlichtweg nicht sieht, weil einfach alles nur diese weiße Suppe ist. Und wie hört sich die Arktis an? Ist es dort wirklich so still, wie man es sich vorstellt? Also grundsätzlich ist es ja immer ruhig. Und es ist auch fast schon so eine bedrückende Ruhe vielfach. Anders ist natürlich, wenn man unterwegs ist, wenn man bei 30, 35 minus mit diesem Schlitten, mit den Skiern unterwegs ist, sind natürlich sehr viele Geräusche da. Der Schnee knirscht unter den Füßen, er quietscht, also gibt da unglaublich viele Laute von sich. Und wenn es dann wirklich ganz spektakulär wird, wenn man dann live so einer Eispressung zuschauen kann, also wenn sich diese Eishügel durch Druck über mehrere Meter aufeinander schichten, was manchmal mehrere Minuten lang andauert, da ist dann ein richtiges Konzert in der Arktis los, von Quietschen und Knacken und Zischen. Also unglaublich viele Geräusche, die da zu hören sind. Der Kampf zwischen den Eismassen ist unleugbar ein großartiges Schauspiel. Zuerst vernimmt man ein Geräusch wie das Donnergebrüll eines entfernten Erdbebens. Dann hört man es näher und näher kommend an mehreren Stellen. Die Eiswelt hallt wieder vom Donner. Die Riesen der Natur erwachen zur Schlacht. Das Eis birst ringsumher und türmt sich auf und ganz plötzlich steckt man mitten im Kampf. Mitten im Kampf gegen die Gewalten der Natur befinden sich Nansen und Johansen vor allem, seit sie die Fram verlassen haben, um zu Fuß mit ihren Hundeschlitten den Nordpol zu erreichen. Oft gerieten wir an aufgetürmte Ketten und unebenes Eis, über das wir die Schlitten schieben und zuweilen sogar tragen mussten. 9 Kilometer Tagesmarsch. Das waren nicht gerade die Märsche, auf die ich gerechnet hatte. Allein wir hofften, dass die Schlitten allmählich leichter würden und wir besseres Eis zum Fahren fänden. Ihre Nächte verbringen Nansen und Johansen gemeinsam in einem Feldschlafsack, um sich gegenseitig zu wärmen. Aber auch die Nächte bringen ihnen kaum Erholung in dieser unwirtlichen Region. Unsere Kleidung wird am Tage mehr und mehr zu einem Eispanzer und nachts zu nassen Bandagen. Ebenso die wollenen Decken. Der Schlafsack wird von der Feuchtigkeit, die im Innern gefriert, immer schwerer. Manchmal waren wir so müde, dass wir mit dem Löffel im Munde einschliefen. Aber selbst in den Träumen marschierten wir unaufhörlich weiter nach Norden, quälten uns mit den Schlitten ab und trieben die Hunde an. Trotz aller Strapazen kämpfen sich Nansen und Johansen unermüdlich weiter Richtung Nord. Aber ihr Vorhaben scheint unter keinem guten Stern zu stehen. 6 Tage nach dem Verlassen der Fram verlieren sie ihren Wegmesser. Und kurz darauf vergessen sie, ihre Uhren aufzuziehen. Ohne Wegmesser und ohne die genaue Uhrzeit können sie ihre Position nicht mehr eindeutig bestimmen. Von nun an sind sie auf Schätzungen angewiesen. Hinzu kommt, dass sie immer häufiger auf schlechtes Eis treffen. Die Eisrücken und die zugefrorenen Rinnen mit zusammengeschobenen Eisblöcken auf beiden Seiten machen den Marsch zur Qual. Ich zweifle bereits, ob es klug ist, den Marsch zu lange nach Norden fortzusetzen. Am 8. April 1895, knapp 4 Wochen nachdem Nansen und Johansen die Fram verlassen haben, geben sie ihr Ziel auf, den Nordpol zu erreichen. Johansen, sollen wir abbrechen? In Ordnung. Gut. Als dieser Entschluss fällt, befinden sie sich nach Nansens Schätzung auf 86 Grad, 14 Minuten nördlicher Breite. Nördlicher, als je ein Mensch vor ihnen gewesen ist. Natürlich können sie nicht einfach zur Fram zurückkehren. Durch die unberechenbare Drift des Packeises, in das die Fram eingeschlossen ist, ist es unmöglich herauszufinden, wo genau sich das Schiff gerade befindet. Für Nansen und Johansen gibt es nur eine Möglichkeit, aus der Eiswüste zu entkommen. Sie müssen nach Franz-Josef-Land gehen. Die Inselgruppe Franz-Josef-Land ist das nördlichste Land des eurasischen Kontinents. Sie liegt zwischen Spitzbergen und den Neusibirischen Inseln und wurde erst 2 Jahrzehnte vor Nansens Expedition im Jahr 1873 offiziell von einer österreichisch-ungarischen Nordpolexpedition entdeckt. Die Österreicher benannten die unwirtliche Inselgruppe nach dem regierenden Kaiser von Österreich, Franz Josef I., dem Ehemann von Kaiserin Sissi. Niedergeschlagen von ihrem Misserfolg, den Nordpol nicht erreicht zu haben, treten Nansen und Johansen den Weg Richtung Franz-Josef-Land an. Auf geht's. Und hoffen von dort aus, eine Küste zu erreichen, die regelmäßig von Schiffen angefahren wird. Misserfolge gehören zum Leben eines Abenteurers ebenso wie die Erfolge. Das weiß auch Thomas Ulrich. Ein Jahr vor seiner Expedition mit Börger Ausland auf den Spuren von Nansen startet er den Versuch, allein die Arktis zu durchqueren. Von Festland zu Festland. Ohne fremde Hilfe will er als erster Mensch in 4 Monaten die 1800 Kilometer lange Strecke von Russland nach Kanada zurücklegen. Quer über den Nordpol. Ausrüstung, Kondition, Planung, alles ist bis ins kleinste Detail vorbereitet. Und doch scheitert er. Ein heftiger Sturm zerstört seine Ausrüstung und das Eis, auf dem er unterwegs ist. 4 Tage treibt er im Sturm auf einer immer kleiner werdenden Eisscholle mehr als 40 Kilometer ab ins offene Meer. Erst dann kann ihn ein Helikopter retten. Er entkommt nur knapp mit dem Leben. Dort habe ich mich dann schon das eine oder andere Mal gefragt, was mache ich jetzt hier eigentlich? Wie dumm bin ich, dass ich hier bin? Warum habe ich das gemacht? Warum mache ich das? Also da kommen natürlich viele Fragen auf, die mich auch nach der Expedition noch begleitet haben und die mich sicher immer noch begleiten. Also das war sicher ein Erlebnis, was man nicht haben möchte, aber ich sage immer, ich bin ein moderner Nomade, der Wohlstand des Alltags mit den Gefahren des Unterwegsseins eingetauscht hat und da habe ich meine Antwort wieder gefunden, dass ich das nun mal machen will und dass ich das bin und ich will das nicht verdrängen und es nicht mehr machen, sondern ich werde weiterhin auf meine Reisen gehen. So wartet Thomas Ulrich nach der gescheiterten Arktik-Solo-Reise auch nicht lange mit der Vorbereitung seiner nächsten Expedition. Eigentlich planen Börger Ausland und er schon seit längerer Zeit, auf den Spuren ihres großen Vorbilds Nansen die Arktis bis zum Franz-Josef-Land zu durchqueren. Allerdings gibt es da ein kleines Problem. Denn Franz-Josef-Land, das heute zu Russland gehört und im Kalten Krieg militärisches Sperrgebiet war, wird noch immer argwöhnisch vom russischen Militär überwacht. Der Bürger und ich haben 3 Jahre lang versucht, von den russischen Behörden eine Bewilligung zu kriegen, um Franz-Josef-Land zu durchqueren. Und das war einfach schlicht unmöglich. Die russischen Behörden, die haben sich einfach quergestellt. Und daher sagten wir uns, die können uns jetzt mal alle, wir starten jetzt unsere Expedition vom Nordpol weg Richtung Franz-Josef-Land. Im April 2007 beginnen Thomas Ulrich und Börger Ausland ihr Abenteuer. Von der Insel Spitzbergen bringt sie ein Kurzpistenjet zunächst zur russischen Eisstation Barneo. Mitten im arktischen Eis. Das ist so eine Basis, die jedes Jahr aufgebaut wird, für Forschung, natürlich auch für Tourismus. Und von dort weg ging es dann mit dem Hubschrauber, das war eigentlich der letzte Hubschrauber, der in diesem Jahr zum Nordpol geflogen ist, ging es dann rund 120 Kilometer zum Nordpol. Und wir starteten unsere Reise am 1. Mai vom Nordpol weg. Unser erstes Ziel waren eigentlich diese 8614, dieser nördlichste Punkt, den Nansen und Johansen erreicht haben. Vom Nordpol aus, jenem Punkt, den Nansen und Johansen vergeblich versucht hatten zu erreichen, machen sich Ulrich und Ausland also auf den Weg Richtung Süden. Aber auch wenn die beiden auf den Spuren ihrer großen Vorbilder wandeln, ist ihr Marsch durch die Arktis doch alles andere als ein erholsamer Urlaub. Also eigentlich so ein Tagesablauf in der Arktis ist sehr strikt, also manchmal sogar ein bisschen pingelig. Also wenn da morgens der Wecker klingelt, dann sagt man sich nicht, ja, jetzt schlafen wir halt noch eine halbe Stunde, Stunde, sondern man steht auf und muss wirklich schauen, dass man da auch so schnell wie möglich unterwegs ist, weil wie gesagt, Zeit ist das Entscheidende, um das Ziel zu erreichen. Ebenso wie Nansen und Johansen bewegen sie sich auf Skiern fort, sofern es die Eisverhältnisse erlauben. Und ebenso wie Nansen und Johansen haben sie Kajaks dabei. In den Kajaks ist die gesamte Ausrüstung und all ihr Proviant verstaut. Das moderne Material, aus dem die Boote gefertigt sind, hält das Ziehen über das Eis problemlos aus. Deswegen brauchen sie keine zusätzlichen Schlitten. Anders als Nansen und Johansen, deren mit Tierhäuten bespannte Bambuskajaks ständig ausgebessert werden müssen, sobald sie mit etwas Härterem als Wasser in Berührung kommen. Und irgendwann erreichten wir diese Breite, diese nördlichste Breite von Nansen und Johansen, 86,14. Wir haben dort unseren Camp aufgebaut, sicher haben wir diesen Punkt auch ein bisschen gefeiert. Von dort weg ging dann eigentlich unsere Reise los auf den Spuren von Nansen und Johansen. Aber im arktischen Eis kann man eigentlich keiner Spur folgen, weil schon eine halbe Stunde später sieht es hinten vielleicht ganz anders aus und meine Spur ist verwischt. Je 180 Kilo ziehen Ulrich und Ausland hinter sich her. Und kein Schlittenhund weit und breit, der ihnen helfen würde. Dafür allerdings Segel, die sie bei guten Windverhältnissen aufspannen, sodass sie mit den Kajaks über das Eis gleiten können. Beim Segeln habe ich mir dann in der Hälfte der Expedition so eine Sehnenscheidenentzündung am Rist, am Fuß zugezogen. Aber nicht wie zu Hause würde man da einige Tage ruhen, sondern am nächsten Tag ging es weiter. Diese Schmerzen muss man einfach ignorieren. Ich habe Schmerzmittel zu mir genommen und einige Tage war ich wirklich mit Schmerzen, täglichen Schmerzen war ich unterwegs. Aufgeben kommt für Thomas Ulrich trotz der Schmerzen nicht in Frage. Grundsätzlich, wenn man natürlich dort in der Arktis unterwegs ist, kann man nicht auch einfach gerade von einem Tag auf den anderen nach Hause gehen. Das geht gar nicht. Also. Und ich weiß ja das aus Erfahrung von anderen Expeditionen, wenn man irgendwie das Gefühl hat, es geht nicht mehr und ich will nicht mehr und ich will nach Hause und dann gibt man auf. Es ist wirklich so, eine Stunde später, wenn man in der warmen Stube sitzt, fragt man sich, nein, es war doch gar nicht so schlimm. Warum habe ich aufgegeben? Abenteurer sind hart im Nehmen, auch wenn es gesundheitlich kritisch wird. Denn eine Krankschreibung oder einen Entschuldigungszettel, so etwas gibt es in der Arktis nicht. Durch eine Erfrierung, die ich mir da an der Backe zugezogen habe, habe ich dann nach zwei Dritteln der Expedition, glaube ich, auch so eine Bakterienvergiftung zugezogen. Ich fühlte mich plötzlich unglaublich schlapp, hatte so komische Blasen am Gesicht. Und dann haben wir mit dem Satellitentelefon einem Arzt angerufen in Norwegen, der uns eigentlich immer berät auf diesen Expeditionen, haben wir dann ihm die Symptome geschildert und er hat gesagt, dass ich eine Bakterienvergiftung aufgelesen habe, die sehr heikel werden kann, wenn wir da nichts machen und wenn die den ganzen Körper infizieren würde. Und ich musste dann 10 Tage lang mit einer doppelten Antibiotika-Kur weiter marschieren. Also eigentlich hat er gesagt, wir müssten jetzt eine Woche lang ruhen, aber das war natürlich nicht möglich. Am nächsten Tag ging es wieder weiter, ja. Ein Satellitentelefon, um den Arzt oder die Familie anzurufen, wasserdichte Schwimmanzüge, warme Schlafsäcke aus modernsten Materialien, das alles sind Dinge, von denen Nansen und Johansen vor über 100 Jahren nicht einmal zu träumen gewagt hätten. Sie waren abgeschnitten von der Fram und dem Rest der Welt. Niemand wusste, wie es ihnen geht, und niemand konnte ihnen im Notfall helfen. Vor allem die moderne Satellitennavigation, kurz GPS, hätte die Herzen von Nansen und Johansen wohl höher schlagen lassen. Heutige Abenteurer wissen dank dieser Technik immer genau, wo sie sind. Nansen und Johansen dagegen irren nach dem Verlust ihres Wegmessers mit stehen gebliebenen Uhren ohne genaue Orientierung durch die Arktis und behelfen sich mit Schätzungen. 59 Grad, 55 Minuten östlicher Länge. Die Länge ist besorgniserregend westlich. Obwohl unser Kurs während der ganzen Zeit ungefähr südlich gewesen ist. Es ist merkwürdig, dass wir noch kein Anzeichen von Land gesehen haben. Eigentlich müssten wir doch schon längst Petermannland erreicht haben. Nansen und Johansen werden Petermannland nie erreichen. Weder sie noch sonst irgendjemand. Dieses angebliche Land nördlich von Franz Josef Land gibt es nämlich überhaupt nicht. Die Karten, an denen Nansen sich orientiert, zeigen Inseln, die nicht existieren, weil Kartografen verschneite Eisflächen für Land gehalten hatten. Umgekehrt sind dort viele Inseln überhaupt nicht verzeichnet. Fehlerhafte Karten, der Verlust der genauen Orientierung und das in einer extrem lebensfeindlichen Umgebung. Eine gefährliche Situation. Noch dazu wird das Eis immer matschiger. Die Kajaks sind beschädigt und der Proviant neigt sich dem Ende zu. In dieser fast ausweglosen Situation ereignet sich plötzlich das große Wunder. Mittwoch, 24. Juli 1895. Land! Land! Nachdem wir unseren Glauben daran schon beinahe aufgegeben hatten. Nach fast 2 Jahren sehen wir über der endlosen Linie am Horizont wieder etwas aufsteigen. Nansen nennt die unbekannte Insel nach seiner Frau, Eva-Insel. Eine kleinere Insel in der Nähe nach seiner Tochter, Leif-Insel. Jahrzehnte später wird sich herausstellen, dass es sich nur um eine einzige Insel handelt, die heute den Namen Eva-Leif-Insel trägt. Als wir dann Land erreichten, die Eva-Leif-Insel, war es dann schon so, dass diese historischen Momente bei uns immer wieder hochkamen, weil diese Eva-Leif-Insel hat wahrscheinlich noch nie jemand aus diesem Blickwinkel gesehen, wie wir, wie damals den Nansen und Johansen 100 Jahre vor uns. Und es waren für uns schon so bewegende Momente, muss ich sagen. Und wir haben dann auch immer wieder natürlich in diesen Büchern von den beiden nachgeschlagen, was haben sie zu ihrer Zeit damals erlebt, wie waren ihre Beschreibungen. Und wirklich, diese Beschreibungen waren auch sehr, sehr genau und sehr deutlich. Das waren für uns schon spezielle Momente. Birger Ausland und Thomas Ulrich haben die Bücher, in denen Nansen und Johansen die Erfahrungen ihrer gemeinsamen Arktis-Expedition festgehalten haben, mit auf ihre Reise genommen. Die modernen Abenteurer sind erstaunt, wie sehr sich die Erlebnisse der beiden vor über 100 Jahren mit ihren eigenen Erfahrungen decken. Eines ist jedoch ebenfalls festzustellen: Gegenüber der Zeit von Nansen und Johansen sind heute in der Nordpolarregion die Auswirkungen des Klimawandels zu spüren. Deutlich früher als noch vor 100 Jahren treffen Ulrich und Ausland auf tauendes, schlechtes Eis, bevor sie endlich wieder Land unter ihren Füßen haben. Mitten in der Nacht geraten sie in eine starke Strömung. Die Eisscholle, auf der sie kampieren, treibt immer weiter vom Land ab. Eine ähnliche Situation wie im Jahr zuvor auf Ulrichs lebensbedrohlicher Solo-Expedition. In dieser Nacht konnte ich nicht gut schlafen und wahrscheinlich im Unterbewusstsein habe ich gespürt, dass wir unterwegs sind, also dass wir am Treiben sind. Und ich habe dann dieses GPS, dieses Navigationssystem eingeschaltet und darauf habe ich gesehen, dass wir mit 400, 500 bis 600 Meter pro Stunde unterwegs waren, was eigentlich schon eine ziemliche Geschwindigkeit ist. Und ich habe dann den Birke im Zelt geweckt und habe ihm gesagt, hey Birke, es sieht eigentlich nicht so super aus und ich glaube, es ist nicht ideal, wenn wir jetzt hier in diesem Camp weiterhin schlafen. Und wurden uns dann sofort einig, dass wir dann auch gleich aufgestanden sind und mit Marschieren weitergefahren haben. 25 Stunden sind sie nonstop unterwegs, ehe sie nach dem Marsch auf treibendem Eis ihren Fuß endlich wieder auf festen Boden setzen können. Zum ersten Mal seit über 40 Tagen. Wie Nansen und Johansen schlagen sich Ulrich und Ausland von der Eva-Leif-Insel Richtung Süden durch. Teils fahren sie mit Skiern über landfestes Eis, Eis, das an den Inseln festgefroren ist, teils paddeln sie in ihren Kajaks zwischen den nebligen Inseln des Franz-Josef-Lands hindurch. Eigentlich alle Inseln sind eigentlich eher so wie halbe so Wale, die zum Wasser rausgucken, also mit riesigen Eispanzern obendrauf. Und zwischendurch gibt es dann natürlich auch Steinklippen. Weiter südlich hat es dann an diesen Stein- und Felsklippen hat's natürlich unglaublich viele Seevögel. Also an der einen Insel sind wir vorbeigefahren, da waren Millionen von Seevögeln, die da ihr Konzert hatten. Also unbeschreiblich, diese Felsen mit diesen Alken, diesen Vögeln. mit diesen Möwen. Aber nicht nur Millionen von Seevögeln säumen nun den Weg von Ulrich und Ausland. Auch größeren Tieren begegnen sie jetzt wesentlich häufiger als noch im Eis. Auf ihrer Reise durch Franz Josef Land laufen ihnen an die 40 Eisbären über den Weg. Da hat man schon ein bisschen Ameisen im Körper, wenn dann plötzlich so ein riesiges Tier, ein wildes Raubtier vor einem steht, das man eigentlich normalerweise nur im Zoo beobachtet, mit riesigen Gitterstäben dazwischen, und plötzlich steht er da 10 Meter vor dir und du weißt eigentlich, wenn der will, kann er dich einfach auffressen. Neugierige Eisbären können auch in der Nacht zum Problem werden. Und so muss das Zelt jeden Abend mit einem Zaun aus Schnur- und Sprengkapseln gesichert werden. Läuft ein Eisbär hinein, wird eine kleine Sprengung ausgelöst und der erschreckte Eisbär flüchtet. Allerdings gibt es in der Wildnis des Nordpolarmeers noch weitaus furchteinflößendere Tiere. Wir hatten nicht am meisten Angst vor den Eisbären. Das waren wirklich die Walrosse. Das war wirklich unglaublich, diese Walross-Begegnungen weiter südlich im offenen Wasser, wenn diese bis zu einer Tonne schweren Ungetüme dann plötzlich neben unseren Kajaks aufgetaucht sind, irgendetwas in die Luft geschnaubt haben und dann wieder mit ihren rot unterlaufenen, blutunterlaufenen Augen wieder abgetaucht sind und unter unserem Kajak hoch und auf der anderen Seite kamen sie wieder hoch. Da war es uns wirklich bummelig im Magen, weil so ein Walross hätte ja uns natürlich im Nu umkippen können. Diese Walrosse waren wirklich furchteinflößend, also mehr als ein Eisbär. Es gibt hier verdammt viele Walrosse. Gehen wir über das Eis, so folgt uns meist einer dieser Burschen und kommt in den Spalten neben uns in die Höhe. Er sieht uns an, verschwindet kurz, taucht etwas näher wieder auf, schleicht sich an uns heran, hebt seinen Kopf wieder. Das kann einen verrückt machen. Oft hörten wir sie sogar unter unseren Füßen ans Eis schlagen und grunzen. Land. Endlich Land. Nansen und Johansen sind zwar froh, dass sie endlich Land erreicht haben. Ja, aber wo sind wir? Aber sie haben noch immer nicht die geringste Ahnung, wo sie eigentlich genau sind. Sie sind sich nicht einmal sicher, ob sie tatsächlich in Franz-Josef-Land sind oder vielleicht auf einer anderen, bisher unbekannten, unentdeckten Inselgruppe. Orientierungslos paddeln sie mit ihren Kajaks an den Inseln vorbei. Es ist ein seltsames Gefühl, so im Nebel zu rudern, wie wir es tun, ohne auch nur einen Kilometer weit vorauszusehen. Wir hoffen auf klares Wetter, damit wir sehen können, wo das Land vor uns liegt. Denn Land muss dort sein. Aber klares Wetter scheint es, sollen wir nicht haben. Unaufhörlich Nebel. Schließlich verschlechtert sich das Wetter extrem und Eis versperrt ihnen den Weg. Da wir auch am 28. August nicht weiterkamen und der Herbst jetzt herannahte, beschloss ich, den Winter über hier zu bleiben. Es war unzweifelhaft das Sicherste, sofort mit den Vorbereitungen für das Überwintern zu beginnen, solange wir noch reichlich Wild bekamen. Aus Treibholz, Steinen, Moos und Walrosshaut bauen sie sich auf einer der Inseln eine Unterkunft. 3,5 Meter lang, 1,80 Meter breit, 1 Meter hoch und im Inneren 1 Meter in den Boden gegraben, sodass sie gerade eben aufrecht darin stehen können. Sie jagen Eisbären, Robben und Walrosse, um sich einen Vorrat aus Fleisch, Speck und Tran anzulegen. Tran ist vor allem als Brennstoff wichtig. Er rußt zwar fürchterlich, aber ein anderer Brennstoff ist nicht vorhanden. Am Abend des 28. September zogen wir endlich in die Winterhütte. Die Sonne sank tiefer und tiefer. Am 15. Oktober sahen wir sie zum letzten Mal über den Hügeln im Süden. Die Tage wurden rasch dunkler. Jetzt begann für uns ein einförmiges, trauriges Leben. Während unserer dritten, der schlimmsten Polarnacht. Die ganze Zeit über lagen wir meistens bei Tag und bei Nacht im Schlafsack und schliefen so viel, als wir in 24 Stunden fertig brachten. Die Zeit scheint immer mehr zu kriechen. Immer langsamer vergehen die Tage im Winterquartier. Jedes besondere Ereignis ist ein willkommener Anlass für Abwechslung. Weihnachten naht. Wir feiern mit unseren ärmlichen Mitteln ein Fest. Johansen hat sein Hemd gewendet. Ich habe dasselbe getan und außerdem die Unterhose gewechselt. Ich habe mich in warmem Wasser gewaschen, wobei die abgelegten Unterhosen als Schwamm und Handtuch dienten. Jetzt fühle ich mich wie neugeboren. Wir haben heute unseren gewöhnlichen Spaziergang in einem Wetter gemacht, wie wir es an Weihnachten sicher nie wieder erleben werden. Der ganze Himmel brannte von Nordlichtern, die wie ein Wirbelwind in allen möglichen Farben über den Zenit fuhren und sich am nördlichen Himmel sammelten, während am südlichen Himmel der Mond glänzte. Dieser eigenartige arktische Mond, der alles so sanft und friedlich macht und diese harte Natur mit seinem Schein gleichsam liebkost. Das neue Jahr 1896 bricht an mit minus 41,5 Grad Celsius. In der Hütte wie immer minus 7 Grad. Auch ansonsten ist alles unverändert. Schlafen, schlafen und nochmals schlafen. Johansen schnarcht, dass die Hütte dröhnt. Es ist ein merkwürdiges Dasein, den ganzen Winter hindurch in einer unterirdischen Hütte zu liegen und nichts zu haben, womit man sich beschäftigen könnte. Die Gedanken sind unermüdlich in der Heimat, während der lange, schwere Körper zwischen den rauen Steinen vergebens eine erträgliche Lage sucht. Das Gefühl zermürbender Gedanken während einer langen Expedition ist auch modernen Abenteurern nicht unbekannt. Je monotoner das Gelände und je trister das Wetter, desto trauriger werden die Gedanken. Bei mir kommt natürlich vielfach auch Heimweh auf, bezüglich meinen drei Kindern, die zu Hause sind. Vielfach auch schlechtes Gewissen natürlich, wenn ich da unterwegs bin. Und auf so einer Expedition hat ja jeder auch seine Hochs und Tiefs und die hat man nicht gleichzeitig grundsätzlich. Und wenn man so in einem Tief ist, muss der andere eigentlich auch mithelfen, dass man da auch wieder rauskommt. Auch Nansens Schilderung ganz profaner Dinge kommt Ulrich sehr vertraut vor. Wie die Freude über die gewechselte Unterhose für das Weihnachtsfest im Winterlager. Denn für ein gesteigertes Bedürfnis nach Körperhygiene ist die Arktis sicherlich nicht der richtige Ort. Also sich waschen und Kleider waschen, das macht man eigentlich sicher nie auf so einer Expedition. Das reicht mir eigentlich, wenn ich dann nach drei Monaten wieder mal eine schöne warme Dusche machen kann. Wir tragen wie damals Nansen und Johansen auch Wollunterwäsche. Das ist immer noch das Funktionellste eigentlich in der Kälte und auch wenn man lange die Kleider eigentlich nicht wechseln kann. Und da kann ich also ohne Probleme lang drei Monate lang die gleiche Unterwäsche tragen. Das ist kein Problem. Auf ihrer Reise durch Franz-Josef-Land steuern Thomas Ulrich und Birger Ausland selbstverständlich auch das Winterquartier von Nansen und Johansen an. Oder besser das, was noch davon übrig ist. Das Einzige, was man noch sieht, ist eigentlich, ist natürlich so wie eine Art, ein Krater sieht man immer noch, so eine kleine Mulde. Ringsrum sind Steine auf, ist so wie ein Steinkranz und quer darüber liegt dieses Treibholz. Im Treibholz hat es noch einige Nägel und Schrauben, die sicher auch von Nansen und Johansen waren. Und es hat noch einige Knochenreste, die sicher auch noch von ihnen stammen. Alles ist natürlich überwachsen mit Moos und als wir dorthin kamen, war alles sehr feucht und nass. Und ja, aber man schaut so dieses Erdloch an und sagt sich, ja, die saßen 7 Monate lang in diesem Erdloch und im nächsten Frühling standen sie wieder auf und voller Tatendrang marschierten sie weiter Richtung Süden und das ist schon extrem beeindruckend. Am Dienstag, den 19. Mai 1896, waren wir endlich zum Aufbruch bereit. Um 7 Uhr abends verließen wir das Winterlager und traten die Fahrt nach Süden an. Die Entscheidung, in ihrer Orientierungslosigkeit vorerst Richtung Süden weiterzureisen, rettet den beiden das Leben. Ein Aufbruch in jede andere Himmelsrichtung wäre verheerend gewesen. knapp einen Monat später macht sich ihre Entscheidung bezahlt. Es war kurz nach Mittag, als ich am 17. Juni aufstand und das Frühstück bereitete. Der Nebel über dem Land hatte gerade begonnen, sich zu heben. Da schlug plötzlich ein Laut an mein Ohr, der dem Bellen eines Hundes so ähnlich war, dass ich auffuhr. Nansen macht sich auf den Weg, um den unerwarteten Geräuschen nachzuspüren. Bald schon findet er Hundespuren im Schnee. Kurz darauf hört er eine Stimme. Die erste fremde menschliche Stimme seit 3 Jahren. Und schließlich steht er dem Besitzer dieser Stimme gegenüber. Einem Engländer in kariertem Anzug, rasiert und gekämmt, der den Wilden mit zottigem Bart, schmierigen Lumpen und schmutzig vor Öl und Ruß erstaunt mustert. Sagen Sie mal, sind Sie nicht Nansen? Ja, das bin ich. By Jove, es freut mich, Sie zu sehen. Ich freue mich auch. Der nach Seife duftende Engländer ist Frederick Jackson. Er ist ebenfalls Polarforscher und zurzeit auf einer Expedition, um Franz-Josef-Land genauer zu untersuchen. Die Begegnung mit Jackson im ewigen Eis erscheint Nansen mehr Traum als Wirklichkeit. Endlich erfährt er, wo sie sich befinden. Johansen und er haben im Verlauf der letzten Monate Franz-Josef-Land von Nordosten nach Südwesten durchquert und befinden sich jetzt auf ungefähr 80 Grad nördlicher Breite, an einem der südlichsten Zipfel des Landes, Kap Flora, auf der Northbrook-Insel. Die schönste Nachricht aber ist, dass Jackson in Kürze ein Schiff mit Proviant erwartet, das sie zurück in ihre Heimat bringen kann. Nansen und Johansen können ihr Glück kaum fassen. Schon die Behaglichkeit von Jacksons Expeditionshütte scheint den beiden Männern wie ein Traum. Wie schön war es, wieder Brot, Butter, Milch, Zucker, Kaffee und alles andere zu haben, ohne dass wir uns ein Jahr lang beholfen und nachdem wir uns doch so gesehnt hatten. Das Behagen erreichte seinen Höhepunkt, als wir die schmutzigen Lumpen abwarfen, ein warmes Bad nahmen und den schlimmsten Schmutz abwaschen konnten. Richtig sauber zu werden gelang uns allerdings erst nach mehreren Tagen und vielen Bemühungen. Nansen und Johansen haben kräftig zugelegt. Anders als andere Polarforscher kehren sie von ihrer strapaziösen Reise nicht halb verhungert zurück, sondern mit fast 10 Kilo mehr auf den Rippen. Die Ernährung mit Bärenfleisch und Fett hat sie selbst in der eisigen Kälte gut über den langen Winter gebracht. Um die Zeit bis zur Ankunft des Schiffes nicht zu lang werden zu lassen, gehen Nansen und Johansen mit Jackson die kartografischen Beobachtungen durch, die sie während ihrer Durchquerung von Franz-Josef-Land gesammelt haben. Hier, diese Route sind wir gegangen, oder? Zu Ehren ihres äußerst entgegenkommenden Gastgebers wird die Insel, auf der sie überwintert haben, Frederick-Jackson-Insel benannt. Am 85. Tag ihrer Expedition erreichen auch Thomas Ulrich und Börge Ausland erfolgreich Kap Flora. Und auch sie warten hier auf ein Schiff. Dank des modernen Satellitentelefons wissen die beiden, dass es sich verspäten wird. Sie richten sich auf eine längere Wartezeit in der Einsamkeit der kargen grünen Insel ein, als sie plötzlich eine Überraschung erleben. Plötzlich hörten wir so ein komisches Geräusch. Ich ging zum Zelt raus, es war mitten in der Nacht, aber natürlich wie in der Arktis rund um den Tag einfach hell. Oder auch in der Nacht hell, besser gesagt. Und plötzlich stand da draußen auf dem Meer dieser riesige, orange, russische Eisbrecher. Und dann haben wir uns natürlich gedacht, oh, jetzt ist fertig, jetzt holen uns die Russen. Zwar wurde den beiden inzwischen unter dem Druck der bereits stattfindenden Expedition von den russischen Behörden eine absolute Sondergenehmigung für das Durchqueren von Franz-Josef-Land bewilligt. Aber natürlich haben sie nichts Schriftliches in der Hand. Eine heikle Situation. Und dann hörten wir plötzlich den ersten Hubschrauber. Der landete so 200-300 Meter weg von uns. Und dann kamen da 4-5 Russen auf uns zu, 3 davon mit Maschinengewehren. Und oh nein, jetzt werden wir verhaftet, wir versteckten unsere Waffen. Und dann kamen die auf uns zu und haben gefragt, was macht ihr da? Und wir haben gesagt, ja, wir sind vom Nordpol weg, jetzt da hierher marschiert in 80 Tagen und ja, wir sollen unsere Pässe zeigen und zeigten dann unsere Pässe. Dort war natürlich nur ein russisches Visum, aber keine Bewilligung, um Franz Josef Land zu durchqueren. Dann machten die da ihre Telefonate mit dem Schiff und haben dann die Pässe fotografiert mit dem Handy und ging es da hin und zurück. Und plötzlich war alles gut, hat wahrscheinlich jemand an Bord gesagt, ja, das sind da diese zwei, die haben das irgendwie durchgeboxt. Und dann waren wir plötzlich die großen Helden. An Bord des Schiffs befinden sich neben Russen mit Maschinengewehren auch ausländische Touristen. Sie haben viel Geld für ihre Reise auf dem russischen Eisbrecher bezahlt und freuen sich über jede Attraktion. Und dann flog der Hubschrauber noch einige Male hin und her und dann wurden natürlich all diese Touristen an Land geflogen. Das war wirklich unglaublich für uns. Wir waren mehr als 80 Tage zu zweit unterwegs in der Arktis, haben da viele Hochs und Tiefs und tägliche Strapazen und schwierige Entscheidungen, die wir da treffen mussten. Und plötzlich waren da wirklich, man kann sicher sagen, diese irren Touristen um uns rum. Jeder hatte eine orange Schwimmweste an und alle kamen zu unserem Camp und wir waren da so wie eine Attraktion in einem Museum. Und so kamen wir uns vor. Dieser Spuk ging so eine Stunde lang und alle haben uns fotografiert und bombardiert mit Fragen und haben sie uns gefragt, ob wir was brauchen und wir haben gesagt, ja, Nahrung wäre natürlich nicht schlecht. Und mit dem ersten Hubschrauber, der da auf den Eisbrecher flog, brachten sie uns dann etwas Nahrung zurück. Und plötzlich waren alle weg. Aber dann haben wir festgestellt, Lesestoff haben wir keinen mehr. Und das war wirklich das Dümmste, was ich je gemacht habe, dass ich dort nur an Essen gedacht habe und nicht an Lesestoff. Noch 3 Wochen müssen sie ohne Lesestoff ausharren. Dann trifft das ersehnte Segelschiff ein und bringt die beiden zum Nordkap in Norwegen. Thomas Ulrich und Börge Ausland beenden ihre Reise auf den Spuren von Nansen und Johansen erfolgreich am 21. August 2007, dem 113. Tag ihrer Expedition. Knapp einen Monat und 111 Jahre zuvor, am 26. Juli 1896, trifft endlich auch das lang ersehnte Schiff für Nansen und Johansen am Kap Flora ein, die Windward. Während die beiden sich darauf freuen, schon in wenigen Tagen endlich ihre Heimat wiederzusehen, liegt die Fram noch immer im Treibeis fest. Und langsam macht sich dort die Langeweile breit. Die Mannschaft hat genug davon, einfach nur tatenlos im Eis festzusitzen. Und so beschließt Kapitän Sverdrup, die Fram aus dem Eis loszusprengen. Als erstes haben wir Achtern eine Schießbaumwollmine explodieren lassen. Das zeigte Wirkung und sprengte das Eis beim Heck auf. Als nächstes bohrten wir ein Loch an der Schiffsseite und luden es. Das Ding brachte ganz schön Leben in die Bude. Die Uhr in meiner Kabine wurde von der Wand geschleudert und im Maschinenraum gingen eine Flasche und eine Gaslampe zu Bruch. Mit weiteren Sprengungen kann sich die Fram tatsächlich aus der Umklammerung des Eises lösen. Sie ist zwar noch immer umgeben von dichtem Treibeis, aber bald schon ändert sich die Situation. Am 13. August hielten wir nach Mitternacht Ausschau nach Südwest, Süd und Südost. Das Eis wurde fortwährend lockerer. Um 3 Uhr sichteten wir Süd-Südost eine dunkle Wasserfläche. Und um 3.45 Uhr blickten wir über die letzten Eisschollen hinaus auf offene See. Wir waren frei. Hinter uns lagen 3 Jahre voll Arbeit, Entbehrungen und trüber Gedanken in den langen Nächten. Vor uns lag das Leben und das Wiedersehen mit all jenen, die uns lieb und teuer waren. Am 13. August 1896, demselben Tag, an dem die Fram nordwestlich von Spitzbergen aus dem Eis freikommt, läuft die Windward in den Hafen von Vardö ein. Die Nachricht, dass Nansen und Johansen in die Heimat zurückgekehrt sind, verbreitet sich in ganz Norwegen wie ein Lauffeuer. Die beiden Männer werden als Nationalhelden gefeiert. Endlich kann Nansen seine Frau Eva und die 3-jährige Liv wieder in die Arme schließen. Allerdings muss man der Kleinen erst erklären, dass sie Vater zu ihm sagen soll. Immerhin war sie erst ein halbes Jahr alt, als er mit der Fram losfuhr. Mitten in den Feierlichkeiten erreicht die norwegische Nation eine weitere spektakuläre Nachricht. Nur eine Woche nach Nansen und Johansen erreicht die Fram wohlbehalten norwegischen Boden. Die Mannschaft der Fram kann sich in den kommenden Wochen und Monaten kaum retten vor Festreden, Orden und Medaillen. Den Nordpol haben sie zwar nicht erreicht, aber immerhin sind sie nördlicher gewesen als je ein Mensch vor ihnen. Und mehr noch, der letzte Wikinger, wie Nansen nun genannt wird, hat es ebenso wie seine Mannschaft geschafft, mehr als 1000 Tage im Eis zu überleben. Nansen wird zum Professor für Zoologie an der Universität von Christiania ernannt, hält in den kommenden Jahren Vorträge, schreibt Bücher über seine Abenteuer und wird Vater von 4 weiteren Kindern. Aber so recht füllt ihn das Leben als ehrbarer Bürger und Familienvater einfach nicht aus. Eine seltsame Melancholie war über ihn gekommen. Er war reizbar und unausgeglichen. Den einen Tag himmelhoch jauchzend, den anderen verstimmt und niedergeschlagen. Die Rückkehr in den Alltag fällt Nansen nicht leicht. Eben noch den Urgewalten der Natur ausgeliefert, muss er nun den Zwängen des gesellschaftlichen Lebens genügen. Er fühlt sich hin und her gerissen zwischen 2 Welten. Mit diesem Gefühl ist er nicht allein. Ja, so, ich glaube, ich habe natürlich irgendwie so wie zwei Seiten in mir. Die eine Seite zieht mich immer wieder weg und die andere Seite möchte ich mich eigentlich hier behalten. Und da habe ich eigentlich immer einen inneren Kampf und vielfach gewinnt natürlich derjenige, der Kampf, der gerne unterwegs ist. Und daher zieht es mich immer wieder raus und ich habe immer Träume und Ideen, die ich verwirklichen möchte. Also wenn ich unterwegs bin, fühle ich mich eigentlich immer wie auf dem Heimweg. Ich wähle halt einfach immer ein bisschen einen komplizierten, würde ich sagen. Und es ist schon so, wenn ich unterwegs bin, dann sehe ich mich eigentlich nach Hause und wenn ich zu Hause bin, dann sehne ich mich nach der Ferne. Und ich glaube, damit muss ich einfach in meinem Leben lernen, damit umzugehen. Nansen versucht, sein Fernweh mit gelegentlichen kurzen Forschungsreisen nach Island und Spitzbergen zu betäuben. Aber schon längst träumt er von der nächsten großen Expedition. Diesmal soll es zum Südpol gehen. Allerdings kommen ihm andere Aufgaben in die Quere. Sein Heimatland Norwegen strebt nach der nationalen Unabhängigkeit. Bisher lebte man in einer äußerst ungeliebten Union mit Schweden. Für seine Unabhängigkeitsbestrebungen benötigt Norwegen auf internationalem Parkett eine angesehene und weltweit bekannte Persönlichkeit. Die Aufgabe wird an Nansen herangetragen. Er übernimmt die Berufung zum Diplomaten, da er dies als Pflicht für sein Land ansieht und hasst das Diplomatenleben. Die Arbeit ist nicht schwierig, weiß Gott nicht. Nur so unsagbar inhaltslos und langweilig. Es ist mir unfasslich, wie erwachsene Menschen ihr Leben mit solcher Tätigkeit verbringen können. Während Nansen sich damit quält, sein Land zu repräsentieren, wünscht er sich immer wieder auf die Fram zurück, die nach ihrer spektakulären Drift durchs Nordpolarmeer keineswegs ausgedient hat. Knapp 2 Jahre nach ihrer triumphalen Rückkehr segelt die Fram zu ihrer 2. großen Expedition ins Nordpolarmeer. Diesmal mit Otto Sverdrup als Expeditionsleiter. In den Jahren 1898 bis 1902 erforscht er die zahlreichen Inseln nordwestlich von Grönland, die heute Sverdrup-Inseln heißen. Die größte und bekannteste Expedition steht der Fram jedoch erst noch bevor. Im Januar 1907 wird Fridtjof Nansen von einem jungen Mann besucht. Ebenfalls ein norwegischer Polarforscher, 11 Jahre jünger als Nansen, Roald Amundsen. Amundsen will endlich als erster Mensch den Nordpol bezwingen und hofft, dass Nansen ihm für diese Expedition die Fram zur Verfügung stellen wird. Nansen ist zunächst zurückhaltend. Schließlich plant er selbst seit Jahren eine Expedition zum Südpol. Aber seine politischen Aufgaben machen ihm derzeit eine solche Expedition unmöglich. Außerdem ist es von großem nationalem Interesse, dass es ein Norweger ist, der als erster Mensch seinen Fuß auf den Nordpol setzt. Schweren Herzens überlässt Nansen daher seinem Landsmann die Fram für eine Expeditionsfahrt zum Nordpol. Während der Vorbereitungen der Fahrt wird die Welt von der Meldung erschüttert, dass der Nordpol bereits erobert ist. Kurzerhand beschließt Amundsen, aus einer Nordpolfahrt mit der Fram eine Südpolfahrt zu machen. Dank Nansens Methode der exakten Planung und Vorbereitung einer Polarexpedition gewinnt Roald Amundsen um Haaresbreite den Wettkampf um die Eroberung des Südpols und seine gesamte Mannschaft überlebt. Unter ihr auch Nansens Gefährte der Nordpolarwanderung, Frederik Hjalmar Johansen. Natürlich konnte ein Schiff wie die Fram nach ihrer letzten Fahrt nicht einfach abgewrackt werden. Sie erhielt ihr eigenes Museum, das Fram-Museum auf der Halbinsel Bygdøy in Oslo. Dort können Besucher noch heute an Bord des originalen historischen Schiffs gehen und sich über die spannende Geschichte der Polarforschung informieren. Während die großen Taten der Polarforschung nun von Jüngeren vollbracht werden, baut der gealterte Nansen seine internationalen politischen Beziehungen für humanitäres Engagement aus und setzt sich während des Ersten Weltkriegs intensiv für Flüchtlinge ein. Nach den Schrecken des Ersten Weltkriegs wird 1920 der Völkerbund gegründet, eine Vorläuferorganisation der Vereinten Nationen. Nansen wird zum Leiter der norwegischen Delegation ernannt und noch im selben Jahr zum Hochkommissar des Völkerbundes für Flüchtlingsfragen. Nansens Kampf für Flüchtlinge gestaltet sich mindestens ebenso beschwerlich wie seine Märsche durch das Nordpolareis. Und er kämpft diesen Kampf mit ebensolcher Beharrlichkeit. Durch die Kriegsverwüstungen droht in der Sowjetunion eine große Hungersnot. Aber der Völkerbund weigert sich, aus politischem Misstrauen, die gerade erst gegründete Sowjetunion finanziell zu unterstützen. Als all seine Bemühungen im Völkerbund erfolglos bleiben, organisiert Nansen mit Hilfe privater Hilfsorganisationen kurzerhand selbst eine Spendenaktion und rettet so unzähligen Menschen das Leben. Für seine Arbeit in der Flüchtlingshilfe wird Fridtjof Nansen 1922 der Friedensnobelpreis verliehen. Neben dem Einsatz für Menschenrechte gehört sein Herz allerdings noch immer der Wissenschaft. Bis ins hohe Alter fesseln ihn Fragen der Ozeanologie, und leidenschaftlich verfolgt er die neuesten Ergebnisse der Polarforschung. Und noch immer hat er seinen Traum einer weiteren Polarreise nicht aufgegeben. Ganz im Gegenteil. Er plant eine neue Nordpolexpedition, diesmal mit einem Luftschiff. Daraus jedoch soll nichts mehr werden. Fridtjof Nansen stirbt am 13. Mai 1930 im Alter von 68 Jahren einen schnellen und friedlichen Tod. 4 Tage später hätte er die große Festrede zum norwegischen Nationalfeiertag halten sollen. In diesem Jahr wird der 17. Mai vom Nationalfeiertag zum Staatstrauertag. Die Straßen Oslos sind gefüllt mit Hunderttausenden Trauernden, die Nansens Sarg das letzte Geleit geben. Nansen selbst hat große Menschenaufläufe sein Leben lang gehasst. Seine glücklichste Zeit war die Zeit der Einsamkeit, tief im Eis der Arktis. Eine Zeit, an die er stets sehnsuchtsvoll zurückdachte. Glitzernder Mondschein und die unendliche Stille der arktischen Nacht. Wie klar tritt alles wieder vor mich hin, wenn ich daran zurückdenke. Das Eis und die langen Mondnächte erschienen mir wie ein ferner Traum aus einer anderen Welt. Ein Traum, der entstanden und dahingeschwunden war. Aber welchen Wert hätte das Leben ohne seine Träume? Auf Wiederhören bei Audible.